Wenn das nicht so wäre, dass Gott uns lieb hat, würden wir wahrscheinlich gar nicht hier sitzen. Und dann würde vielleicht das deutsche Volk auch gar nicht mehr existieren. Aber es ist die Liebe Gottes, die alle Menschen immer wieder einlädt. Einlädt, zu ihm zu kommen. Die Blinden, diejenigen, die unwissend sind und diejenigen, die verführt sind. Dass sie den Ruf zur Umkehr hören. Und so war es ja auch nach Pfingsten, als der Geist Gottes, der verheißen war, ausgegossen worden ist, wurden ja die Menschen überführt von ihrem Tun, von ihrem Sünden, von ihrem Arbeiten gegen Gott. Und es war ja sehr kräftig, was sie alles so getan haben gegen Gott. Und doch durften sie Buße tun. Und doch durften sie die Errettung, die Erlösung Jesus Christus annehmen. Denn Petrus hatte eine lange Predigt gehalten und ihnen deutlich gemacht, was Gottes Liebe für sie vollbracht hat, nämlich seinen Sohn Jesus Christus gesandt, der alle Schulden auf sich nahm, der zu einem Sündopfer wurde, geschlachtet wurde gleichsam und sein heiliges Blut an unserer Stelle vergoss, damit wir versöhnt werden in Ewigkeit. Und dann lesen wir heute schon ab Vers 41 noch einmal die Verse bis 47. Da heißt es dann, die nun sein Wort gerne annahmen. Die ließen sich taufen. Und es wurden hinzugetan an dem Tag bei 3000 Seelen. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und in dem Brotbrechen und im Gebet. Es kam auch alle Seelen Furcht an und geschahen viel Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig waren geworden, waren beieinander und hielten alle Dinge gemeinsam. Ihre Güter und Habe verkauften sie und teilten sie aus unter alle, nachdem jedermann Not war. Und sie waren täglich und stets beieinander, einmütig im Tempel, und brachen das Brot hin und her in den Häusern, nahmen die Speise und lobten Gott mit Freuden und einfältigem Herzen und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurden, zu der Gemeinde. Etwas ganz Neues ist entstanden, nämlich die Gemeinde Gottes durch die Befreiung von Schuld und Tod. Etwas ganz Neues, noch nie Dagewesenes zuvor, ist entstanden. Aber etwas Neues muss gepflegt werden. Wir wissen das in unserem Leben, dass manches, wir freuen uns sehr über neue Dinge, vielleicht über Anschaffungen im Haushalt, neue Möbel und so weiter. Wir freuen uns, aber wie sieht es dann nach 10 Jahren aus? Ist die Freude immer noch dieselbe? Oder haben wir das zur Kenntnis genommen? Natürlich, bei Gegenständen dürfen wir das. Und dürfen sagen, na ja, nun gut, dieser Stuhl, der steht schon 30 Jahre da, da muss ich jetzt keine besondere Freudenarien darüber singen. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Aber dieser gleiche Zustand kann auch im Geistlichen so sein. Dass eine große Freude aufkommt, wenn man Jesus kennenlernt. Und diese Freude aber im Laufe der Zeit nachlässt. Deswegen ist das so wichtig, dass auch hier steht, sie blieben beständig. Allerdings, wir lesen auch später in der Schrift, dass viele Gläubige nicht so beständig blieben. Die Gefahr, aus der Beständigkeit des Glaubens herausgenommen zu werden, ist sehr groß. Das sehen wir auch in unserer heutigen Zeit. Was wird alles unternommen im christlichen Lager, um irgendwie Glaubensleben hochzupuschen und vorzuzeigen? Und es ist gar kein echtes Glaubensleben mehr. Es ist nur Organisation, es ist Veranstaltung. Man ist von der einfältigen Freude, der kindlichen Freude, einfach abgewichen und merkt das noch nicht mal. Beständigkeit ist sowas Wichtiges. Meine Frau und ich, wir werden in diesem Jahr 41 Jahre in der Nachfolge Jesu stehen. Aber wir reden immer wieder darüber, wie wunderbar das ist und wollen diese erste Liebe des ersten Tages nicht vergessen, sondern immer wieder, wenn wir merken, davon abgewichen zu sein, zurückkehren, damit wir auch in der Beständigkeit des Dienstes vor dem Herrn und der Ehrung seines Namens bleiben. Ansonsten kommt so ein flaues, laues Gefühl in unserem Leben auf. Wir wissen dann schon gar nicht mehr, wo ist eigentlich Gott? Wie kann ich dann mit meinen Lebensumständen umgehen? Also wir lernen hier, dass die erste Gemeinde bemerkt hat, dass sie eine Konstanz im Glaubensleben brauchen. Sie müssen das unbedingt, das Neue, festhalten, dabei bleiben. Denn nachdem der Mensch sein Ja zu Jesus Christus gesagt hat, sie ließen sich ja taufen, ja, wir wollen dazugehören, ist es notwendig, dieses Ja immer wieder festzumachen. Darum haben wir zum Beispiel ja auch die Abendmahlstunden, wo wir uns neu vor den Herrn stellen. Sind wir das, was wir gesagt haben, sein zu wollen vor Gott? Oder müssen wir da revidieren? Müssen wir Schuld bekennen? Oder wie wir es früher im Jugendbund hatten, alle 4 Wochen eine neue Weihestunde, wo dann Jugendliche überlegten, bin ich denn bei Jesus geblieben? Was habe ich denn in den letzten 4 Wochen gemacht? War ich kindlich gläubig? Oder bin ich irgendwo abgedriftet? Und wenn sie merkten, das war nicht so, wie es hätte sein sollen, dann taten sie Buße und erneuerten das und sagen, wir wollen wieder so sein wie am ersten Tag. Wir wollen dir, Herr Jesus, folgen. Es gilt also, dieses Ja zu Jesus immer wieder festzumachen, weil ja der Widersacher unterwegs ist, der uns in ein Gleisbett bringen will, der Gewohnheit. Na ja, ich war gläubig, ich bin gläubig, ich bleibe gläubig und es bleibt immer alles so. Und dabei merken wir gar nicht, dass dann dieses Gleisbett plötzlich mal eine Weiche hat und woanders hinführt. Wenn wir nicht ganz genau aufpassen und immer bei Jesus allein bleiben. Denn wenn, daraus können wir das lernen, auch hier aus der Schrift, wenn der erste Schritt zu Jesus überhaupt zu kommen, derart angefochten war und ist, dass ein Mensch sich möglicherweise gar nicht bekehrt, sondern alle anderen religiösen Gedanken in sich vereinigt und gar nicht merkt, dass Ehe Golgatha braucht, das Kreuz, wenn er schon so angefochten ist, dann wird das Ja zu Jesus auch angefochten sein. Denn der Widersacher wird versuchen, kein gutes Ende aus dem Glaubensleben hervorgehen zu lassen. Er wird auch versuchen, dass die Christen, dass wir, kein sichtbares Zeugnis für den Nächsten werden. Es soll ja keiner merken, dass ich Christ bin. Denn dann könnte sich ja der andere eventuell auch bekehren, wenn der das mitkriegt. Und wenn er sehen könnte, dass ein neues Leben uns durchflutet. Das soll der gar nicht mitkriegen. Der soll sagen, nee, das lohnt sich gar nicht. Christ zu werden, wenn ich den angucke, nee, das will ich gar nicht. Das ist der Teufel, der das machen will. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nach dem Ja auch immer wieder das Ja festmachen, beständig zu bleiben in der Nachfolge Jesu. Deswegen hier steht im unrevidierten Text ein kleines Wörtlein, die nun sein Wort gern annahmen. Also man kann ja Gottes Wort aus verschiedenen Gründen annehmen. Man kann es aus Angst annehmen. Man will ja nicht in die Hölle. Hier vorne saß dann öfter mal eine Glaubensschwester, die mir das bekannte, die dann sagte, ja weißt du, ich habe eigentlich Angst vor der Hölle. Und deswegen bekehren, sage ich, das ist aber nicht der Weg. Du sollst Gott lieben, deswegen sollst du dich bekehren. Nicht aus Angst vor der Hölle. Die seid, die das Wort gern annahmen, die einfach die Erlösung plötzlich für sich vor Augen sahen, die plötzlich merkten, da ist was Gutes, obwohl wir so viel Schlechtes gemacht haben. Gott kommt uns da entgegen. Die ließen sich taufen. Sie nahmen das Wort willig an. Es ist ja manchmal auch bei Jugendlichen so, die aufgrund des Drucks der christlichen Eltern sich bekehren. Nur damit sie endlich Ruhe haben vor den Eltern, die immer wieder mahnen. Das ist nicht das, das Wort gern annehmen. Und auch solche habe ich im Jugendbund erlebt, die einfach so sich religiös eingeklinkt haben, damit sie einfach mal von anderen nicht immer gedrängt werden, du musst und dies und das und das, ja. Es war nicht echt. Und später haben sie dann bekannt, als es mal echt wurde, jetzt habe ich Jesus erst angenommen. Also, die das Wort gern annehmen, die können dann auch und wollen dann auch beständig bleiben in diesem Neuen. Denn solche, die das Wort nicht gerne aus tiefstem Herzen, aus Liebe zu Gott annehmen, die haben keine Beständigkeit. Der Herr Jesus hatte ja mal ein Beispiel, ein Gleichnis gegeben vom vierfachen Ackerfeld, nicht? Also vier verschiedene Felder. Und da wird das gute Wort Gottes ausgesät. Auf dem einen Feld, da ist überhaupt gar kein Eingang, der Boden ist ganz fest, da bleibt das Korn drauf liegen und dann kommen die Vögel und picken das weg. Wächst überhaupt nichts. Auf einem anderen, da sind Steine. Da sind Steine, Felsen. Ja, da wächst irgendetwas in dieser kleinen Erde. Sogar sehr schnell. Aber dann sagt der Herr Jesus im Lukas-Evangelium, dann kommt die Anfechtung, die Schwierigkeit. Und was passiert? Die fallen ab. Da entsteht nichts. Wer nicht das Wort gern annimmt im Blick auf Jesus Christus selbst, ich danke dir, dass du mich mit deinem Blut erkauft hast und ich will immer bei dir bleiben, der wird bei der nächsten Anfechtung umkippen und wird sich fragen, da lohnt es sich überhaupt, mit Jesus zu leben. In dieser Welt, der Anfechtung, ich habe ja nur Schwierigkeiten. Also Beständigkeit ist wichtig und die da, von denen der Herr Jesus sagt, die dann abfallen, was fehlte denen? Denen fehlte eine feste Wurzel. Die waren nicht mit ihrem ganzen Leben verwurzelt in Christus, sondern sie waren emotional nur dabei. Ja, ich brauche Jesus. Halleluja. Aber dann sind sie umgefallen. Und das taugt nicht. Und das meint auch Johannes, das wird nicht immer gleich offenbar, aber er redet von diesen in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 19. Da wundern sich etliche, warum gehen denn einige dann plötzlich weg und wandern nicht mehr mit der Gemeinde Jesu? Und da schreibt Johannes dann, ja, das sind eben die, die waren gar nicht dabei. Die können nicht beständig sein, weil sie nicht gerne und ganz das Wort des Herrn aufgenommen haben, weil sie keine Wurzel haben. Es ist also eine wichtige Voraussetzung, wenn hier steht, die das Wort gern annahmen. Die gaben ihr ganzes Leben Jesus. Sie ließen sich taufen in den Tod, um mit Jesus aufzuerstehen. Das Leben also im Reich Gottes, die Annahme des Heils in Christus, die Führung durch den Heiligen Geist, ist immer auf der Basis, und das dürfen wir auch hier sehen in der Apostelgeschichte, und das geht die ganzen Jahrhunderte hindurch bis zum heutigen Tag, auf der Basis der Freiwilligkeit. Keiner wird genötigt, keiner darf genötigt werden, keiner darf gezwungen werden. Alles Gezwungene ist unecht. Nur was freiwillig ist, was aus Liebe ist, das ist echt. Denn es haben ja viele, viele die Predigt auch von Petrus gehört. Und doch waren andere skeptisch, die haben sich nicht eingereiht. Aber die, denen es durchs Herz ging und sie merkten, das ist der Weg für uns, dass wir endlich aus unserer Niederung rauskommen, von unserer Sünde befreit werden, von der Angst des Todes und Hoffnung auf das ewige Leben. Die es gern annehmen. Ja, wir geben alles dahin, wenn wir nur das haben. Das heißt gern. Wir halten gar nichts mehr zurück. Wenn wir nur Christus haben, dann interessiert uns alles andere überhaupt nicht mehr. Das heißt gern annehmen. Ja? Beständigkeit. Wir lesen ja schon in einem Psalmwort, im Psalm 119, das ist ja ein Psalm, der von der Herrlichkeit des Wortes Gottes redet. Ja? Da ist zum Beispiel, wird in Vers 33 bis 39 7-mal eine Bitte ausgesprochen. O Herr, ich möchte beständig bleiben. Halte du mich einfach fest. Das ist also so eine wichtige Vorentscheidung, um überhaupt voranzukommen und auch gefestigt sein und bleiben zu können. Da betet hier der Psalmist: Zeige mir, Herr, den Weg deiner Rechte. Zeig mir das. Ich will darauf gehen. Vers 34, unterweise mich, dass ich dein Wort bewahre. Unterweise mich. Vers 35, führe mich auf dem Steige deiner Gebote. Also ich will es wirklich von ganzem Herzen. Ja? Vers 36, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen. Also hier wird gar nicht davon gesprochen, gib mir mal das oder mach mein Leben einfach mal in dieser Richtung ordentlich. Sondern was du mir geben willst, das will ich alles haben. Gerne will ich es haben, ja. Und Vers 37, wende meine Augen ab, dass sie nicht nach unnützer Lehre sehen. Ich will das sehen, was du bereitet hast. Erquicke mich auf deinem Wege. Lass deinen Knecht dein Gebot fest für dein Wort halten, dass ich dich fürchte. Und wende von mir die Schmach, die ich scheue, denn deine Rechte sind lieblich. Siehe, ich begehre deine Befehle. Ich nehme dein Wort gerne an. Und wir erinnern uns ja auch an dieses Wort aus Psalm 73, was wir auch als Jahreslosung mal hatten, der letzte Vers. Das ist doch meine Freude, dass ich mich zu Gott halte, meine Zuversicht setze auf den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Und in Versen davor, wenn ich nur dich habe, nur dich, ja, dann fehlt mir gar nichts. Also hier wird nicht gesagt, wenn ich meine Frau habe, wenn ich meinen Mann habe, wenn ich meine Kinder habe. Nein, wenn ich nur dich habe. Das sind die Leute, die Jesus gerne annehmen und ihr ganzes Leben ihm zu Füßen legen. Dann kommt auch eine Beständigkeit auf. Die Urgemeinde wusste das. Sie kannte das. Sie blieb in der Entscheidung für den Herrn und in dem Leben für ihn fest, wenn es auch ein verborgenes Leben war. Das müssen wir auch bekennen. Das Leben mit Jesus ist ja nicht immer ein greifbares, offenbares Leben, sondern ein verborgenes, was wir immer wieder in der Verborgenheit entdecken dürfen und müssen. Was nicht gerade vor unseren Augen sich immer ausbreitet, sondern in unserem Herzen. Und sie hatten mancherlei Verfolgungen und dennoch blieben sie dabei beständig. Denn das Leben in Jesus Christus kann durch nichts Besseres verglichen werden. Es gibt nichts Besseres. Es geht um das Leben, das zuvor niemand gesehen und niemand erkannt hat. Das war auch diesen so bewusst. Deswegen schreibt Paulus einmal im Zitat auch im Blick auf die Prophetenaussagen. Er spricht hier über Jesaja 64 und das im 1. Korinther 2. Ich lese uns das mal, was er sagt von diesem Leben. Er sagt nicht, na, das habt ihr ja alles schon gewusst und so weiter. Nein, er sagt, das ist das Einmalige, was niemand gewusst hat, aber was so gut ist, dass es unbedingt jeder annehmen sollte. In Vers 6, 1. Korinther 2, wovon wir reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Obersten dieser Welt, welche vergehen, sondern wir reden von der heimlichen, verborgenen Weisheit Gottes, welche Gott verordnet hat vor der Welt zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Obersten dieser Welt erkannt hat. Denn wo sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Also er spricht hier von dem neuen Leben als von dem Verborgenen. Das kann nicht jeder so sehen. Aber wer es erfasst hat, der soll dieses verborgene Leben festhalten, beständig darin bleiben. Dass diese Beständigkeit von Gott gesucht wird und wichtig ist, machte Jesus auch deutlich nach seiner Endzeitrede, Matthäus 24, wo er in Vers 13 sagt, ja, es wird vieles kommen, viele Anfänge, aber wer beharrt bis ans Ende, bis ans Ende, ja, das heißt, bleibt in den Worten, die er aufgenommen hat und in der Seligkeit, der wird auch die Konsequenz der Herrlichkeit sehen. Dagegen zeigte er auch auf in Matthäus 25 durch das Gleichnis der törichten Jungfrauen zum Beispiel, dass fünf klug waren, die nahmen ihre Stocklampen und auch Öl mit sich, aber die törichten, die nahmen nur die Stocklampen. Aber Öl, Reserveöl, nahmen sie nicht mit sich. Das heißt, sie konnten nicht beständig bleiben. Plötzlich war das Licht aus, standen sie im Dunkeln und suchten nun wieder neue Orientierung. Und als sie glaubten, irgendeine Orientierung gefunden zu haben, wurde die Tür nicht mehr geöffnet. Die Stimme lautet, ich kenne euch nicht. Kenne euch nicht. Ihr wart ja gar nicht mit mir, sonst wärt ihr ja beständig geblieben. Ja? Sonst wärt ihr ja hier geblieben. Oder in dem Gleichnis, was darauf folgte, wo der Edle Geld an seine Knechte ausgeliehen hat, damit sie während seiner Abwesenheit davon damit arbeiten. Nicht? Dieses Gleichnis von den Zentnern. Der eine 5, der andere 2, der dritte 1. Und als dann der Hausherr wieder kam und wollte sehen, was habt ihr damit gemacht, wart ihr beständig darin, dann hat der mit 5 gesagt, ja, ich habe noch 5 andere gewonnen. Oh, du bist ein treuer Knecht, du warst über wenig treu, geh ein zu des Herrn Freude. Der mit 2 kam auch und hatte dasselbe verdoppelt. Aber der mit dem einen, der sagt, nein, ich habe das vergraben, hier hast du das dein. Ja, das war aber nicht anerkennenswert. Du warst nicht beständig, du hast nichts damit gemacht. Ja, nehmt ihm das weg und werft ihn raus in die Finsternis. Also die Beständigkeit, was wir hier lesen in der Apostelgeschichte, ist was Wichtiges, dass wir das Neue, das, was nie jemand erfahren hat, aber die Gläubigen plötzlich durch den Heiligen Geist erfahren, so festhalten, dass es uns nicht in irgendeiner Weise abhanden kommt oder geschmälert wird. Dass das passieren kann, lesen wir auch in der Schrift. In dem Brief an die Galater, da weinte der Apostel Paulus, weil er nämlich gesehen hat, dass viele gar nicht mehr dabei geblieben sind. Die haben wieder angefangen, religiös zu leben, Taten zu tun und meinten, Gott zu gefallen, wieder Feiertage zu halten und so weiter. Und sie stützten darauf, dass sie immerhin noch fromm sind. Was sagt der Apostel in Galater 3, Vers 2? Ihr hattet mal im Geist angefangen, im Heiligen Geist. Wollt ihr es nun im Fleisch vollenden? Mit anderen Worten, ihr seid nicht mehr an dem Punkt, wo ihr gewesen seid. Ihr habt nachgelassen. Also die Möglichkeit besteht ja. Und wir sehen es auch in den Sendschreiben in der Offenbarung 2 und 3. 7 Schreiben wurden an die Gemeinden ausgesandt. Zu 5 musste der Herr sagen, ihr wart nicht beständig. Zu 5. Er wies ihnen nach, dass sie wohl noch religiös sind und auch noch geistlich irgendwo arbeiten, aber nicht mehr so wie am Anfang. Sie blieben nicht beständig, ja? Da lesen wir von der Gemeinde zu Ephesus. Sie hatten immer noch Frömmigkeit und versuchten, auch Gott zu dienen. Aber Jesus sagt, ihr habt die erste Liebe nicht mehr. Und zu der müsst ihr zurückkehren, wenn ich das andere auch noch anerkennen soll. Tut Buße, kehrt zurück. Oder zu der Gemeinde zu Pergamus. Die war aus der Absonderung vom Wesen dieser Welt herausgefallen. Ihr wird vorgeworfen, dass sie der Lehre Biliams anheimgefallen ist. Und was war die Lehre Biliams? Dieser Biliam hatte ja, weil man Israel nicht verfluchen konnte, dem König der Moabiter einen Vorschlag gemacht und hat gesagt, pass mal auf, dann stell deine Töchter zur Verfügung. Und wenn die Töchter schön aussehen, und die sind ja mit ihrem Götzen da verbunden, dann kommen vielleicht die jungen Männer und wollen mit ihnen Gemeinschaft haben. Und das verbindet ihr einfach dann mit einem Götzendienst. Das steht hier, ihr habt auch die Lehre Biliams. Ja, das waren Christengläubige. Und unter dir sind auch Nikolaiten. Das ist ein Begriff dafür, Welt, einen Fuß in der Welt, einen in der Gemeinde. Das ist unbeständig. Unbeständig, nicht mehr da. Und zu der Gemeinde zu Thyatira, da redete der Herr noch schlimmer und er sagt ihr, seid wirklich in den Götzendienst verfallen. Ihr habt die Isabel da unter euch, die euch verführt in ein götzendienerisches Wesen. Das waren alles Christen. Deswegen, sie in der Urgemeinde blieben beständig. Aber die Gefahr zur Unbeständigkeit ist gegeben. Der Gemeinde zu Sardes wurde gesagt, ja, ein Teil von euch ist ja eingeschlafen. Da geht gar nicht mehr. Die müssen wieder wach werden. Tut Buße, werd wach, werd wach. Kommt wieder zurück in diesen neuen Zustand, den ihr erlebt habt. Ja, so musste der Herr mit ihnen reden. Und zur Gemeinde zu Laodicea musste er auch reden. Die hatten schon alles verlassen. Die waren sich selbst gut genug. Sie sind zurückgekehrt zum Eigenleben, zum humanistischen Leben, zur Erdgebundenheit und haben sich wahrscheinlich gegenseitig gesagt, na schließlich stehen wir ja noch mit beiden Füßen auf der Erde. Also müssen wir das mal alles hier regeln, was so um uns herum ist und das noch mit unser Leben reinnehmen. Und der Herr hat gesagt, schade, schade, dass du weder lau, weder heiß noch kalt bist, sondern du bist da so zwischendrin. Und wenn du nicht umkehrst und die neue Beständigkeit suchst, muss ich dich ausspeien aus meinem Munde. Nur zu zweien konnte er sagen, dass sie beständig waren. Was war das für eine Gemeinde? Das war die Gemeinde zu Smyrna. Das war die Gemeinde unter der Verfolgung. Offenbarung 2, 9 bis 10. Verfolgung. Das heißt, Verfolgung ist gut. Warum sage ich das so? Weil man sich echt entscheiden muss. Da gibt es nichts mehr dazwischen. Entweder ja oder nein. Entweder bekenne ich mich jetzt zu meinem Herrn oder ich gehe raus. Deswegen an manchen Punkten sind Schwierigkeiten in unserem Leben gut, weil sie uns herausfordern mit der Frage, auf welcher Seite stehst du? Was ist dir das Wichtigste? Ich denke dann immer an diese wunderbare Frau, die Königin Esther, die ja zur Zeit des Ahasverus, als Israel nicht zu Hause war, doch dem König nahen sollte, um ihm anzuzeigen, dass man schon damals einen Holocaust beschlossen hat, alle Juden auf einen Tag zu töten. Und ihr Onkel Mordechai sagte, das musst du dem König sagen, wem er da sein Vertrauen gegeben hat, nämlich dem Haman. Der weiß nämlich gar nicht, dass der Haman sowas Böses ist. War auch ein Vorgänger von Hitler. Das weiß er gar nicht. Aber ich darf nicht zu dem König gehen, sagt sie. Wenn der König nicht sein Zepter gegen mich ausstreckt oder mich bittet zu kommen, bedeutet das Tod. Aber sie sagte dann sich, sie wird fasten, 3 Tage. Und das soll das Volk Israel da auch tun. Und dann wird sie zu dem König gehen, um ihm das anzusagen. Und dann sagt sie diese prägnanten Worte. Komm ich um, dann komm ich um. Ich gehöre zu meinem Gott. Das heißt also total entschieden für den Weg, mit Gott zu gehen. Dazu diente die Schwierigkeit, um herauszufordern, auf welcher Seite stehst du? Komm ich um, dann komm ich um. Somit sind also die Gemeinde zu Smyrna, da heißt es, sie war unter der Verfolgung, sie soll sich nicht fürchten, sondern weiter festhalten an der Entscheidung, dem Herrn anzugehören. Da wurde kein Aber gesagt. Ich habe was gegen dich. Und eine andere Gemeinde auch noch, Philadelphia, eine Gemeinde, von der gesagt wird in Kapitel 3, Vers 8 bis 11, du hast eine kleine Kraft und du hältst dich an meinem Wort einfach fest. Du machst keine großen Sprünge, du denkst nicht selber darüber nach, wie Christenleben aussehen soll und machst mir keine Vorschläge, sondern nimmst das Wort einfach so an, wie es ist. Und weil das so ist, will ich dich auch bewahren. Selbst vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis geht, da wird nicht gesagt, ich habe was gegen dich. Nein, gar nicht. Gegen die anderen hatte der Herr was. Da war die Beständigkeit ein wenig auf der Strecke geblieben. Wir hoffen natürlich, dass alle umgekehrt sind und wieder zurückgekommen sind. Die Annahme von Bedrängnis bei der Gemeinde zu Smyrna, mitten in der Bedrängnis trotzdem zu sagen, ich bleibe bei dir. Die Annahme, auch in der persönlichen Schwachheit, sich auf das Wort Gottes zu verlassen, stärkt die Beständigkeit in unserem Leben. Wir werden bewahrt. Darum hat auch Petrus später in diesem Geist, in diesem Sinn, in 1. Petrus 5, Vers 6 gesagt, demütigt euch immer unter die gewaltige Hand Gottes. Was passiert dann? Damit er euch zu seiner Zeit erhöht und durchträgt. Ja? Beständigkeit in allen Anfechtungen. Und das gilt auch für alle Lebensgebiete. Die Gemeinde war beständig. Sie lebte zwar unter der Verfolgung durch manch andere, auch religiöse, aber sie blieb ohne Kompromiss bei dem neu gewonnenen Leben, was noch nie da gewesen ist, bei dem Leben aus Jesus Christus. Und dann wurde aufgezählt, worin sie beständig waren. Sie blieben beständig in der Apostellehre, das heißt beständig am Worte Gottes. Die Apostellehre war ja die von der Gnade. Sie verließen sich total auf die Gnade. Gnade heißt Geschenk Gottes. Sie verließen sich in der Apostellehre total auf die Sündenvergebung. Mir sind alle meine Sünden vergeben. Ich darf ganz frei vor Gott leben. Sie verließen sich darauf, dass der Heilige Geist sie in alle Wahrheit führen würde. Sie verließen sich darauf und waren beständig darin, dass ihr Leben in die ewige Heimat einmündet und dass da eigentlich ihr Zuhause ist. Und die Apostellehre beinhaltete auch den Hinweis, dass sie hier in der Welt Fremdlinge sind. So wie die Glaubensväter zuvor auch. Sie bekannten, dass sie Gäste und Fremdlinge sind. Das ist ja ein Bekenntnis, was wir als Christen auch immer wieder haben sollen. Wenn wir das nicht mehr bekennen, dann werden wir wieder ein Teil von der Welt. Aber wir sollen innerlich von der Gesinnung her Fremdlinge bleiben. Sie blieben an der Apostellehre. Paulus hatte ja auch zu den Gemeinden in Troas und in Derbe, nachdem er da gesteinigt worden ist, auch von anderen religiösen Leuten, hatte er später gesagt zu dieser Gemeinde in der Apostelgeschichte bei seiner ersten Missionsreise, sagte er den Gläubigen, wir müssen alle durch viel Trübsal in die Herrlichkeit eingehen. Apostelgeschichte 14, 22. Wir müssen, das gehört dazu, ihr seid Fremdlinge. Deswegen werdet ihr hier bekämpft. Wenn wir vorhin was von Open Doors hörten, Verfolgung der Christen, ist es ja eigentlich ganz normal. Es ist nicht so, dass wir nicht dafür beten sollen, dass die Geschwister gestärkt werden und das, wo es möglich ist, sie aus der Verfolgung genommen werden. Aber es ist nicht anormal, weil sie Gäste und Fremdlinge hier sind. Sie sind in einem fremden, geistlich gesehenen, fremden Land. Sie blieben beständig auch in der Gemeinschaft, haben wir gelesen. Das heißt, die Gläubigen erkannten, dass sie durch Jesus Christus in eine neue Gemeinschaft von Menschen gestellt worden sind, die sie vorher auch nicht hatten. Eine neue Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die vielleicht sogar manchmal dahingehend führte, dass die vorhergehende Gemeinschaft mit liebgewordenen Menschen nicht mehr stattfand. So wie es Jesus sagt, er ist gekommen, um zu entzweien, aber nicht, weil er nicht will, dass alle sich bekehren, sondern weil diese Lehre, die er bringt von dem neuen Leben, unter den Menschen eine Spaltung hervorruft. Nicht jeder bekehrt sich. Vater gegen den Sohn, Mutter gegen die Tochter, Schwiegertochter, Mann gegen Frau. Und er sagt, das sind meine Schwestern, Brüder und Mütter, die den Willen des Vaters tun. Das heißt, das ist die neue Familie, beständig in der Gemeinschaft. Das bedeutet ja auch, dass sie nicht mehr dort sitzen wollten, wo sie früher saßen, Psalm 1, nicht sitzen, wo die Spötter sitzen, wo die Ungläubigen sitzen, sondern da, wo die Gläubigen sind. Beständig in diesem Kreis, ja. Dass sie lieben, was Jesus liebt. Dass sie segnen, was Jesus segnet. Sie nahmen den als Bruder und als Schwester an, die sie vorher gar nicht kannten, aber die an Jesus glaubten. Das ist was ganz Neues. Darin waren sie also auch beständig. Sie waren auch beständig im Brotbrechen. Das war nicht nur darin, dass sie jetzt das Essen so verteilten, dass sie keiner Hunger hatte, sondern in dem Abendmahl, das Jesus eingesetzt hat. Beständig in der Erinnerung, was hat Jesus für mich getan? Er hing für mich am Kreuz. Beständig waren sie da drin. Sie konnten gar nicht oft genug daran denken und sich dankbar daran freuen, dass Gott in Jesus sie erlöst hat. Sie waren beständig im Brotbrechen. Sie freuten sich auch über die Auferstehung von den Toten. Jesus kam, nahm die Schuld weg und nahm die Gemeinde mit in das neue Leben der Auferstehung. Die Erinnerung an die Versöhnung allein durch das Blut des Lammes. Sie wollten niemals das, was Petrus auch im zweiten Brief anschreibt, in Kapitel 1, Vers 9, erleben, vergessen die Reinigung ihrer Sünden. Petrus schreibt ja in diesem Brief und sagt, also wenn dies und jenes nicht mehr vorherrscht im Leben eines Gläubigen, dann haben die vergessen, wer für sie gestorben ist. Das haben die total vergessen. Und jetzt sind sie hochmütig geworden und machen ihr eigenes Leben. Da wollten sie nicht rein. Sie waren beständig im Brotbrechen. Wir wollen nicht vergessen, was Gott für uns getan hat. Wir wollen immer demütig bleiben und dankbar bleiben. Sie waren auch beständig im Gebet. Die Beständigkeit umfasste ihr ganzes Gebetsleben, denn sie wussten, dass niemand in dem neuen Leben durch den Heiligen Geist stehen kann, ohne ständige Erleuchtung von Gott. Ohne ständige Erleuchtung. Sie brauchten immer wieder Wegweisung, beständig im Gebet. Deswegen beten wir ja als Christen auch jeden Tag. Nicht nur einmal, sondern öfter. Weil wir wissen, wenn wir keine Wegführung haben, dann gehen wir offenbar einen falschen Weg. Beständig im Gebet, ständige Erleuchtung. So wie es ja auch in Johannes 14, 13 bis 14 heißt, dass wir die bitten sollen und der Herr wird uns geben. Bittet, ich will den Vater bitten, er wird euch das geben. Ihr braucht einfach die ständige Zuwendung. Das Bittgebet ist wichtig auch zum richtigen Handeln. Das Lobgebet ist wichtig, um immer wieder die erfahrene Treue Gottes darin zu erkennen und seinen unbegrenzten Sieg, vor Augen zu haben. Wir danken im Gebet, weil Gott segnet. Wir bitten, weil er sich erbarmt über uns. Wir loben ihn, weil er bestätigt, was sein Wort sagt, durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Ich habe da im Alten Testament auch gelesen, in 2. Chronik, da geht es um den König Josaphat, der hatte ja Angst vor den Feinden, die sich da aufmachten, Ammon, Moab und auch die von Seir, die Edomiter, die sich aufmachten gegen ihn. Und dann wurde gesagt durch einen Propheten, fürchte dich nicht, warte nur auf mich. Danke dem Herrn. Und genau das hat er gemacht, hat er zu seinen Leuten gesagt, so jetzt wollen wir Gott loben und danken. Und da, während sie beteten und dankten, gab es einen Hinterhalt, dass dann Moab und Ammon plötzlich gegen die von Edom waren. Da kämpften die Feinde miteinander, die eigentlich gegen Israel kämpfen wollten. Und als diese Edomiter aufgerieben waren, dann hat Moab und Ammon sich gegenseitig auch noch bekämpft und dann waren alle verschwunden und tot, weil sie lobten und dankten. Ja? Und dann hielten sie alle Dinge gemein. Das bedeutet ja nicht, dass auch wir jetzt alles verkaufen müssen, um zu beweisen, dass wir in einer Einheit der Gemeinde stehen. Damals war die Verfolgungszeit so stark, dass sie einander auch materiell unterstützen durften. Sondern alles gemein heißt in der Liebe, dieses neue Leben miteinander bewegen, miteinander den Nächsten tragen. Da erfüllt sich dieses Gebot des Herrn, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Ja? Das Miteinander. Wir sollen aufeinander Acht haben. Nicht ist die Handhabung der Jerusalemer Gemeinde auf der ganzen Welt gleich, zumal ja die Gemeinden örtlich anders gefordert sind. Wir müssen, wie gesagt, nicht alles verkaufen, um irgendwie die Einheit zu demonstrieren, aber wir müssen dieses von Gott Geschenkte in der Einheit leben und uns täglich daran erinnern. Und da bin ich auch schon bei diesem Punkt, wo es heißt, sie waren beständig, täglich zusammenzukommen, täglich in der Einheit. Wenn es heißt, dass sie täglich beieinander waren, das Wort Gottes zu hören und an ihren Herrn im Mahl beim Brotbrechen zu denken, zeigt das ja auf, dass auch wir täglich in der Entschiedenheit der Nachfolge Jesu stehen müssen und dazu auch Beschenkte sein müssen, um beschenken zu können. Schon in den Psalmen sagte David, und zwar einfach aus dem Wissen heraus, weil wir wohl täglich die Entscheidung mit Jesus festmachen müssen, aber auch täglich der Widersacher unterwegs ist, um uns zu stören. Und das sagt hier David, er betete, täglich harre ich dein, täglich, nicht nur einmal so eine Woche. Und im Psalm 56 heißt es dazu, Gott sei mir gnädig, denn Menschen schnauben wider mich auch täglich. Deswegen, weil die täglich gegen mich sind, will ich täglich auf dich warten. Das brauche ich. Denn wenn ich täglich nicht auf dich warte, dann gewinnen die die Oberhand. Ja? Und Jesus sagt in Lukas 9, 23, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Täglich. Das machte die Urgemeinde hier. Täglich sollen wir ausgerüstet werden mit der jeweiligen Tagesration. Ich sage das mal so, ich musste das sehr stark lernen, dass ich jetzt nur noch einen Tag lebe. In früheren Zeiten hatte ich das noch gar nicht so realisiert, nicht? Dann setzt man sich fest für die nächste Woche, nächsten Monat. Gut, man muss manches planen, aber mein Herz geht da noch nicht mit. Denn ich weiß ja gar nicht, ob ich morgen noch aufwache. Und es ist ja genug. Jesus sagt, es ist genug, wenn jeder Tag seine eigene Plage hat. Das reicht ja. Warum soll ich mich für mit morgen schon befassen, mit den Plagen? Heute geht es. Täglich harre ich. Und das Kreuz muss ich täglich auf mich nehmen. Das heißt, und täglich brauche ich die Tagesration. So wie es auch Israel, als es durch die Wüste ging, auch nur bekam. Wir hatten ja nichts zu essen. Sie beteten, ach, wo kriegen wir denn was her? Und der Herr hat gesagt zu Mose, lass sie jeden Tag, ich will Brot vom Himmel regnen lassen, Manna aufsammeln. Aber nur für einen Tag. Und dann lesen wir, dass manche versucht haben, für zwei Tage was zu sammeln. Das wurde schlecht. Klappte gar nicht. Für einen Tag. Nur am Wochenende, das heißt zum Schabbat hin, weil sie am Schabbat nicht arbeiten sollten, bekamen sie dann die doppelte Ration. Aber die tägliche Speise, jeden Tag raus aufs Feld, das Brot einsammeln. Das brauchen wir. Paulus schrieb ja auch in 2. Korinther 11, Vers 28, ich werde täglich angelaufen. Täglich angelaufen. Er schrieb aber auch dann in Kapitel 1, Vers 10, Gott hat uns erlöst und erlöst uns täglich. Also immer wieder dieses Beständigsein im Täglichen. Wir hoffen auf ihn, dass er uns auch in Fort täglich erlöst. Ja? Die Beständigkeit in der täglichen Einnahme der göttlichen Erlösung und Verheißung des Lebens hält uns Kinder Gottes lebendig. Lebendig zum Zeugnis von der Auferstehung Jesu von den Toten, bis zu dem Tag, dass wir aufgenommen werden in die Herrlichkeit unserer Heimat. Diese Kraft des neuen Lebens bleibt auch nicht verborgen und blieb auch damals in der Urgemeinde nicht verborgen, wenn man so handelt, das kriegten andere Menschen mit. Die einen fürchteten sich, sich ihnen zu nahen, weil sie gesehen haben, das ist was anderes, was gegen unser Leben streitet. Und andere wiederum fühlten sich angezogen. Und dann heißt es, der Herr tat dadurch täglich hinzu, die da selig wurden. Ist das nicht wunderbar? Ja? Diese Kraft bleibt nicht verborgen. Der Herr tut dann täglich hinzu, zu der Gemeinde, die selig wird. Und durch dieses Neue will der Herr auch uns in unserer Zeit vermehren, denn er ist derselbe. Er will uns innerliches und äußerliches Wachstum schenken, wenn wir beständig bleiben in dem Neuen, das Gott in Jesus uns geschenkt hat.